Beim Hochschultag des Filmfestes gab es auch einen Blog, in dem die CAU sich vorstellte und zwei Vorträge von Dozenten der Medienwissenschaftler der CAU. Einer von ihnen, Dr. Eckart Pabst, hatte an diesem Tag quasi eine Doppelrolle. Richtig, ich bin seit 20 Jahren Mitarbeiter im Kino in der Pumpe und seit 16 Jahren der Programmleiter dieses Kinos. Also ich bin der Nachfolger von Gesa Rautenberg, die dieses Kino seit 1979, also von 79 dann bis 2002 oder 2003 geleitet hat. Und nach einer Übergangszeit von 4 Jahren war ich dann der Leiter und bin das eben seitdem. Und bin seit 1995 in wechselnden Anstellungsverhältnissen auch Mitarbeiter am Institut für Neuere Deutsche Literatur und Medien. Und jetzt seit etwa 2012 da in einer Festanstellung im Bereich Filmwissenschaft, das heißt Filmanalyse, Filmgeschichte. Der Teil der CAU war beim Hochschultag ja ein wenig anders aufgebaut als der der anderen Hochschulen. Warum? Weil wir an der Uni, also an unserem Institut insbesondere, die Studierenden nicht ausbilden in Bezug auf eine ganz klare, praxisorientierte Fachrichtung. Wir bilden also keine Filmemacherinnen und Filmemacher aus und auch die benachbarten Gewerke wie Cutter, Kameraleute, Toningenieure und so etwas, das bilden wir nicht aus, sondern unser Schwerpunkt ist philologisch, das heißt, wir sind eine Geisteswissenschaft und nehmen die Medienprodukte, klassischerweise eben Film und Fernsehen, aber auch neuere Sachen wie Games, Webserien und so weiter, zunächst einmal vergleichbar den literarischen Texten als Interpretationsgegenstände. Wir nehmen diese Gegenstände also, um sie zu analysieren, zu interpretieren, in Bezug zu setzen zur außersprachlichen Wirklichkeit, ihre Funktion in der Gesellschaft zu erörtern. Was sagen uns diese Texte, was sagen uns diese Filme, warum schauen wir uns diese Filme an, welche innere Logik haben sie, welche Dramaturgie haben sie. Und nun gibt es aber seit einigen Jahren, seitdem der Masterstudiengang akkreditiert ist bei uns, auch das Praxismodul. Das Praxismodul ist Teil dieses Studiengangs und verlangt den Studierenden ab, eine praktische Arbeit zu machen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das waren zum Beispiel auch mal Radiofeatures, das waren Ausstellungen, dass die also im Rahmen einer Vernissage so irgendeine Ausstellung machen sollten. Ich habe auch mal ein Praxismodul geleitet, da war das die Arbeit, eine Kinoreihe zu disponieren. Da haben wir Filme aus der NS-Zeit, die heute offiziell verboten sind, die zu den Vorbehaltsfilmen gehören, hier ins Kino zu bringen. Und da haben die Studierenden also diese Filme ausgesucht, sie haben sie bestellt, sie haben dann, was das Wichtigste ist, Informationsmaterial auf die Leinwand projiziert, dass die Menschen, die reinkamen, schon mal lesen konnten, was war in der Zeit los, und haben die Einführungsvorträge gehalten. Das ist also auch möglich im Praxismodul. Und jetzt ist es seit 3 Jahren so, dass das Praxismodul Filme von den Studierenden verlangt. Also ich habe mal eins geleitet, da sollten Horrorfilme gemacht werden. Wilhelm Strang hat eins gemacht, da wurden Dokumentationen gemacht, Dokumentarfilme. Und jetzt Markus Kuhn hat eins geleitet, da ging es um Webserien. Nun haben Sie ja sehr viel angeschnitten, aber wenn ich bei den NS-Filmen noch einmal nachhaken darf, zu Weihnachten kommt ja immer wieder die Feuerzangenbowle. Ja, also man muss dazu sagen, dass unmittelbar nach dem Krieg, also 8. und 9. Mai 1945, haben die Alliierten sofort alle Filme verboten, die in Deutschland in der Zeit 33 bis 45 produziert worden sind. Das sind etwa 1400 Filme gewesen. Alle verboten von heute auf morgen unter strengsten Strafen. Und jede einzelne Kopie wurde gesichtet. Was ist da drin? Wovon handelt sie? Und die wurden nach und nach wieder freigegeben. Heute sind immer noch 40 Filme unter dem Vorbehalt, die dürfen nicht einfach so gezeigt werden. Alle anderen Filme, also wenn es 1400 waren, 1360 Filme aus der NS-Zeit, darf man heute vorbehaltlos anschauen. Und die Feuerzangenbowle ist eben einer der beliebtesten wegen Heinz Rühmann. Und dass da gerade gegen Ende deutliche nationalsozialistische Ideologeme mitschwingen. Manche nehmen das vielleicht gar nicht wahr, andere übersehen das. Und auch die ganze Geschichte, die ganze Konstellation Heinz Rühmann, Goebbels und so, das ist ja durchaus bekannt. Aber die Menschen sehen daran vorbei, weil der Film, davon abgesehen, ja auch ein charmanter Film ist. Sie haben während des CAU-Blocks beim Hochschultag auch den Kurzfilm Five Stars gezeigt. Den Inhalt wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Sie betonten dabei aber auch, dass sie keine Medienstudenten sind, sondern Medienphilologen, Medienwissenschaftler. Also von den Medienwissenschaftlern. Wir sind Medienwissenschaftler, das heißt, unsere Wissenschaft wählt als ihren Gegenstand mediale Produkte aus dem Bereich audiovisuelle Medien. Ein Literaturwissenschaftler ist ja auch ein Medienwissenschaftler, der beschäftigt sich mit Literatur und Sprache. Ein Kunstgeschichtler ist ein Medienwissenschaftler, dessen Medien sind die Malerei, die Plastik und die Skulptur und die Architektur. Und unser Gegenstand sind halt Filme, Fernsehen, Games, Computer, Videos, solche Geschichten. Und wir bilden halt dahin aus, diese Gegenstände zu interpretieren, sie zu handhaben, sie zu kuratieren dann vielleicht auch. Also das Berufsbild, auf das wir hinarbeiten, ist zum Beispiel eins, was ich selbst repräsentiere. Also ich sollte in der Lage sein, ein Kinoprogramm zu machen und also zu wissen, was da läuft oder Auskunft zu geben über die filmhistorischen Zusammenhänge. Solche Dinge sollte ich können und wissen. Ich muss Filme einordnen können in den historischen Kontext. Und zu sowas bilden wir aus. Sie bilden also nicht aus, aber eigentlich stehen ja nun Ihre Präsentationen den anderen Filmen in nichts nach, oder? Ich hatte auch wirklich gedacht, man vergleicht hier sehr von den Voraussetzungen sehr unterschiedliche Dinge, nicht? Die anderen, das sieht man ja auch in den Arbeiten, manche der Filme, die wir heute hier gesehen haben, sind ja exzellent, nach meiner persönlichen Einschätzung, wirklich. Sowohl von der visuellen Oberfläche, von der ganzen Haptik, von Production Values, als auch von der Dramaturgie. Wirklich, wirklich tolle Sachen. Und unsere Studierenden müssen das in gewisser Weise improvisieren. Die machen ja, wie auch der Malte Schulz, einer der Studierenden, hat es ja auch so gesagt, wir müssen ja so eine Transferleistung machen. Wir sehen die ganze Zeit Horrorfilme und analysieren deren Struktur und deren Funktionsweise, deren dramaturgische Funktionsweise. Und jetzt müssen wir das rückübersetzen und selbst so einen Film bauen, der dann so funktioniert. Und das kann man alles gut durchdenken und das kann man vielleicht auch ganz gut schreiben, aber dann machen, die Kamera zu handhaben, überhaupt die Organisation eines Drehtages zu leisten, das sind ja alles Dinge, die bilden wir gar nicht aus. Und wir organisieren, also ich jetzt habe dann ein, zwei Workshops organisiert, übrigens mit Christian Mertens, der war dann unser Drehbuchcoach. Das war ein ganz toller Thementag mit ihm und da haben wir alle ganz viel gelernt. Aber trotzdem, ich habe da wirklich großen Respekt vor unseren Studierenden. Erstens, dass sie das so hinkriegen und zweitens, dass sie sich dann sozusagen auch diesem Vergleich aussetzen. Das ist schon ein schwieriger Vergleich, ne? Der Vergleich ist schon schwierig, wie Sie in Ihrem Vortrag erwähnten. Die CAU verfügt über keine Technik, keine Schnittplätze, Kameras und keine direkte technische Ausbildung zum Bedienen der Equipments. Wie kommt es dann doch zu so guten Filmen wie denen, die Sie gezeigt haben? Ja, ich glaube mit sehr viel Engagement und weil es möglicherweise im Denken nicht so, wenn man begriffen hat, wie so ein Film funktioniert, ist es im Denken dann nicht so schwer, ne? Dass man sagt, so, wir brauchen mal so einen Jumpscare, irgendwie, ich gucke in den Spiegel, bam, ist da eine alte Frau hinter mir, Herzneurose, das hab ich 20 Mal gesehen im Film, ich kann das dann auch nachmachen. Ich kriege es nur nicht sozusagen von der Eleganz und vom letzten Schliff auf so ein Niveau, wie das Profis hinkriegen. Na, das fängt bei der Schauspielerei an. Da hat man wie bei den fünf Mädchen, ich sage das ganz offen, wirklich Glück, also wie die ihre Sequenzen spielen, das fand ich einfach toll. Andere Schauspieler, Laienschauspieler sind dann irgendwie nicht ganz so gut. Und die ganze Kameraarbeit und Licht und so, da kann man überall auch was aufzeigen. Aber das, wie gesagt, ich finde es schon gut, dass unsere Studierenden sich doch dem aussetzen und sich diesem Vergleich stellen. Das ist ganz mutig. Sie haben es eben angedeutet. Die fünf Studierenden, die Webserie Steinkalt produzierten, waren auch vor Ort und haben davon die erste Episode gezeigt. Wie reagieren denn die Studierenden, wenn sie erfahren, dass sie in einem eigentlich sehr theorielastigen Studiengang auf einmal einen Film produzieren sollen? Die wissen das ja. Also heutzutage muss man sich ja aufwendig bewerben um einen Studienplatz und die Studenten sind im Bewerbungsverfahren in der Regel sehr gut informiert. Die haben ja ein Motivationsschreiben einzureichen und sehr viele sagen schon, sie wählen Kiel extra, weil ihnen das Curriculum so gut gefällt, weil sie auch wissen, dass da ein Praxismodul kommt und weil sie diese Praxisarbeit auch gerne mal kennenlernen wollen. Das schreiben sie zumindest. Insofern gehe ich davon aus, dass viele von denen wissen, dass das irgendwann mal kommt. ich habe diese Frage ja auch beiden Gruppen, die hier vertreten waren, gestellt. Ich selbst, glaube ich, hätte davor sehr großen Respekt gehabt, das machen zu müssen, wenn ich selbst Studierender gewesen wäre. Vielleicht hätte ich damals auch große Lust gehabt und gesagt, lass uns das probieren. Aber je mehr ich das sehe, was die machen und sehe, wie viel Aufwand, desto mehr Respekt habe ich davor und bin auch manchmal froh, dass ich diesen Aufwand nicht treiben muss. Also da schreibt sich eine Hausarbeit doch schneller. Von den Hausarbeiten kommen wir mal zu Ihrer Präsentation. Sie hielten während des Hochschultages einen Vortrag über die Geschichte des Films und was ihn von einem Bild oder einer Malerei unterscheidet. Ein Beispiel von Ihnen war dabei die Zugeinfahrt der Gebrüder Lumière. Das mache ich ganz oft, dass ich immer versuche, bei Adam und Eva anzufangen. Und die Frage, die ich mir... Nee, ich habe mir eigentlich keine Frage gestellt, sondern ich habe eine Beobachtung gemacht, dass die Kamera heutzutage immer Dinge tut, die sie eigentlich gar nicht tun könnte. Und da habe ich gedacht, ja klar, in der Computeranimation oder in diesen Motion-Control-Sachen, da kann man sowas machen. Aber eigentlich könnte die Kamera sowas ja gar nicht. Es gibt ja kein Stativ, das sie so führen könnte. Und es gibt niemanden, der eine Drohne so kontrollieren könnte. Das geht doch gar nicht. Aber warum macht sie es denn? Warum akzeptieren wir den Blick einer Kamera, die keine mehr ist, und folgen ihr aber in unserer Sehroutine und kaufen ihr das ab? Warum ist das eigentlich so? Und deswegen bin ich zurückgegangen und habe geguckt, worauf basiert eigentlich das Kamerabild? Und habe uns eben das erste Kamerabild nochmal einfach zur Erinnerung gezeigt, die Ankunft des Zuges. Und habe versucht daran zu erinnern, dass die Menschen das damals auch schon wirklich echt krass fanden. Da bewegt sich ein Zug. Und deswegen habe ich gezeigt, erstmal gab es Züge, das wussten die Leute. Und es gab Bilder von Zügen. In Malerei, Monet konnten Leute ins Museum gehen, sich das angucken, sie konnten Fotos sehen. Das war bekannt. Aber bewegte Bilder gab es eben nicht. Und das fanden die Leute wirklich cool. Und dann habe ich sozusagen untersucht, was liegt aber unterhalb, also im theoretischen Sinne unterhalb dieses Bildes. Und das ist die Zentralperspektive. Und was ist die eigentlich? Klar, weiß jeder auch aus dem Kunstunterricht, da macht man die Fluchtlinien so. Aber was bedeutet das eigentlich? Und das ist meine entscheidende Überlegung. Ich weiß nicht, ob das jeder verstanden hat. Aber die Überlegung eigentlich im Kern ist, dass die Zentralperspektive aus unserem Auge einen Punkt macht. Wir wissen alle, dass wir Augen haben und das sind kleine Glubschi-Kügelchen, die wir im Kopf haben. Und die haben eine gewisse Größe. Und mit diesem Auge können wir zum Beispiel nicht in ein Schlüsselloch hineinstecken. Aber wenn wir vom Auge abstrahieren und sagen, unser Sehvorgang ist ja abstrakt gedacht, entspringt an einem Punkt. Wenn ich das verinnerliche, denke ich, dieser Punkt kann ja eigentlich überall rein. Und das ist eigentlich eine gewisse, ich will nicht sagen Arroganz, aber das ist eine gewisse Kühnheit, plötzlich zu glauben, die Welt ist in jeder ihrer Größenordnung mit der gleichen Visualität erfahrbar. Im Kleinsten wie im Großen. Das ist die Macht des Kamerablicks. Wir unterstellen ihr, dass sie alles kann. Und warum kann sie alles? Weil der Apparat nur der Apparat ist. Aber in dem Apparat ist die Idee einer Kamera. Und die ist so universell und so beweglich, dass wir ihr alles glauben. Das war so ungefähr der Gedanke, den ich entwickeln wollte. Ich weiß nicht, ob das so komplett rübergekommen ist. Die Idee kam sicherlich rüber, aber Sie bezogen sich ja noch auf die Zeiten, als es keine Kameras gab. Sie bezogen sich auf die Renaissance. Die Renaissance-Künstler damals, die das entwickelt haben, haben Traktate geschrieben, also Abhandlungen, in denen sie ihr Wissen vermittelt haben und haben beschrieben, wie man ein Bild richtig konstruieren muss, damit es zentralperspektivisch ist. Und andere haben diese Traktate wieder genommen und haben ihre eigenen geschrieben und haben das mit Skizzen angereichert. Und diese Skizzen sind für uns heute außerordentlich wertvoll, weil sie uns so diese Anschauung geben. Und deswegen habe ich noch diese alten Traktatdinger da gezeigt, diese alten Zeichnungen aus dem 15. Jahrhundert. Ihre nächste Stufe der Kamera war dann die narrative Kamera. Wie würden Sie das erläutern? Die Kamera zeigt zunächst einmal. Also ich stelle sie hin, Bahnhof, Zug kommt, das ist Zeigen. Aber die Kamera, narrativ bedeutet, sie erzählt. Ich könnte natürlich auch sagen, die Kamera erzählt mir, dass der Zug kommt. Ja, das ist natürlich auch eine Art von Erzählen. Aber wenn die Kamera zum Beispiel um diese Säule herumfährt, aus diesem ganz frühen Beispiel Cabiria, was ich gezeigt habe, da sehe ich sozusagen das Gewimmel von Menschen und die stehen da, ja, wo gucken die denn hin, was machen die eigentlich? Und plötzlich fährt die Kamera und sie verändert ihr Blickfeld, sie verändert mein Blickfeld und ich sehe plötzlich, wo die Leute alle hingehen. Da hinten ist nämlich ein Priester, der irgendeine Opferhandlung vornimmt. Und das ist eine Erzählung, das ist Narrativ. Und die narrative Kamera oder auch die durch die Glasscheibe hindurchfährt, die also sozusagen Intimität herstellt, weil vorher waren wir sozusagen die ausgeschlossenen Beobachter und konnten nicht genau sehen, was macht jetzt da der Direktor mit dem alten Mann, der gibt ihm irgendein Papier, oh ja, okay, was ist das? Und dann nähert sich die Kamera und stellt diese intime Nähe zu dem alten Mann her, der in diesem Moment erfährt, dass er entlassen wird. Und das ist der schlimmste Tag in seinem Leben. Und diese Intimität wird hergestellt dadurch, dass die Kamera etwas kann, was ich nicht könnte. Sie kann nämlich durch die Glasscheibe hindurchfahren. Und das ist ein Akt der Narration, ein Akt der Erzählung. Und das ist ja erstaunlich, dass der Regisseur Murnau sich damals schon überlegt hat, wie komme ich durch diese Scheibe durch? Das geht doch gar nicht. Die Kamera bei den Dreharbeiten kann sie da nicht durch, dann geht die Scheibe kaputt. Aber die narrative Kamera geht nicht kaputt und macht auch die Scheibe nicht kaputt. Die kann nämlich alles. Dann jetzt noch eine Frage zu dem von Ihnen betreuten Studiengang. Was sollte man dafür mitbringen, wenn man sich entschließt, jetzt Medienwissenschaften zu studieren? Das, was man auf jeden Fall mitbringen muss, was unerlässlich ist, das Wichtigste überhaupt, das ist Interesse. Und das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an oder naiv, aber eigentlich ist das Wichtigste. Wenn die Leute sich dafür interessieren, dann sage ich, wenn du es nicht verstehst, erklär es nochmal oder lies es nochmal danach. Wenn die sich interessieren, lesen sie es danach. Wenn sie nur sagen, was muss ich tun, um die Punkte zu kriegen, das ist nicht so gut. Aber das hört sich jetzt so ein bisschen oberlehrerhaft an. So meine ich das aber gar nicht. Ich glaube, dass unser Fach ganz niedrigschwellig ist, weil es das sind sozusagen ein paar Begriffe und ein paar Interpretationsstrategien, die man hat. Man muss aber einfach Lust haben, hinzugucken. Man muss Lust haben, das Bild dann auch wirklich, wirklich anzuschauen. Und zum Beispiel über diesen Moment, über den wir gesprochen haben, mit der Glasscheibe, den jetzt auch mal anzuschauen und zu gucken, was bedeutet das. Und ich glaube, das Wichtigste, was man dafür braucht, ist ein richtiges, unbekümmertes Interesse daran. Ansonsten sind wir ein Masterstudiengang, den macht man, wenn man einen Bachelor hat. Und man ist im Vorteil, um in die engere Auswahl zu kommen, wenn man in seinem bisherigen Studienverlauf nachweisen kann, dass man mindestens 3 Veranstaltungen gemacht hat, in denen man eine Medienanalyse, eine Filmanalyse nachweisen kann. Wenn also jemand kommt und sagt, ich habe in meinem Bachelor schon eine ganze Menge Filme gedreht, dann sagen wir möglicherweise, das ist noch nicht das Richtige, weil das ist nicht unser Schwerpunkt. Wenn jemand aber sagt, ich habe eine Einführung in die Filmanalyse gemacht und ich habe ein Seminar gemacht über Steven Spielberg-Filme und ich habe ein Seminar gemacht über die Tatorte aus Münster. Wenn jemand uns sowas sagt, dann sagen wir, der hat sich geisteswissenschaftlich mit Filmen auseinandergesetzt, der oder die ist bestimmt die Richtige. Oder vielleicht einen Drehbuchkurs bei Christian Mertens? Das wäre dann, wenn der jetzt zum Beispiel den on top gemacht hat, wäre das super. Aber wenn er jetzt einen Drehbuchkurs bei Mertens gemacht hat und eine Kameraübung bei Ingo Mertins und bei Bernd Günther Nahm noch einen Schnittkurs, dann würden wir sagen, du bist bestimmt der Richtige für das Studium an der FH oder in Flensburg. Aber bei uns sollst du die Sachen doch interpretieren. Und du wirst bei uns mal eine Übung machen, ein Projekt, aber das wird doch nicht deine Masterarbeit sein. Du sollst bei uns Filme interpretieren und zeigen, dass du mit ihnen interpretativ umgehen kannst. Und das Berufsbild, auf das wir dich vorbereiten, da wirst du diese ganzen Schnittsachen höchstens peripher brauchen, aber nicht dominant. Dann danken wir einmal für diese Aufklärung und kleine Studiengangsberatung und natürlich auch für das restliche Interview. Weitere Interviews rund um das Filmfest Schleswig-Holstein findet ihr auf der Seite. Unter anderem mit dem erwähnten Dr. Willem Strank und Christian Mertens.